Mir erzählte soeben Rasumichin, dass Sie auch jetzt noch Nikolai für den Täter halten und dass Sie selbst ihn davon überzeugt haben. Raskolnikow ging der Atem aus und er beendete den Satz nicht. Er hörte in unbeschreiblicher Erregung zu, wie dieser Mensch, der ihn vollkommen durchschaut hatte, sich selbst verleugnete. Er fürchtete sich, daran zu glauben und glaubte nicht. In den noch zweideutigen Worten suchte er gierig nach etwas Bestimmtem und Endgültigem. »Ach, Rasumichin«, rief Porfiri Petrowitsch sofort aus, als freute er sich über die Frage Raskolnikows, der die ganze Zeit geschwiegen hatte. »Ja, Rasumichin musste man irgendwie ablenken. Zu zweit ist's ein Vergnügen. Der Dritte stört bloß. Rasumichin soll aus dem Spiel bleiben und ist außerdem ein Außenstehender. Er kam zu mir gelaufen, ganz blass. Nun, Gott sei mit ihm. Wozu sollen wir ihn in diese Sache verwickeln? Und was Nikolai betrifft, so sollen Sie wissen, was das für ein Subjekt ist, das heißt, wie ich ihn verstehe, wenn es Ihnen recht ist. Vor allen Dingen ist er noch ein Kind und nicht etwa eine ängstliche Natur, sondern eher eine Art Künstler. Bitte lachen Sie nicht darüber, dass ich ihn mir so erkläre. Er ist ein unschuldiger, reiner und für alles empfänglicher Mensch. Hat Herz, hat Fantasie. Man sagt, dass er singen und tanzen kann und Märchen so zu erzählen versteht, dass Leute von weit her kommen, um ihm zuzuhören. Auch zur Schule, zu den Abendkursen geht er, kann sich krank lachen, wenn man nur den Finger bewegt, das heißt über nichts und wieder nichts, kann sich bis zur Bewusstlosigkeit betrinken, nicht etwa aus Verdorbenheit, sondern gelegentlich, wenn man ihm zu trinken gibt, alles noch vollkommen kindlich. Er hat damals gestohlen, weiß es aber selbst nicht, denn nach seiner Ansicht ist es doch kein Diebstahl, wenn man etwas Gefundenes aufhebt. Und wissen Sie auch, dass er zu den Altgläubigen gehört? Nein, eigentlich ist er kein Altgläubiger, sondern Mitglied einer Sekte. Aus seiner Familie gehörten einige der Sekte der sogenannten Landläufer an. Auch er hat vor kurzem noch 2 Jahre auf dem Land bei einem gottesfürchtigen Greis gelebt, um sich in den Grundsätzen der Religion zu festigen. Das alles habe ich von Nikolai selbst und von Leuten aus seinem Dorf erfahren. Und nicht nur das. Er wollte Einsiedler werden. Er eiferte, betete nächtelang zu Gott, begann in den alten, echten, wahren Büchern zu lesen und konnte bald nicht mehr aufhören. Petersburg hat auf ihn dann einen starken Eindruck gemacht, besonders das weibliche Geschlecht, nun, und auch der Wein. Er ist auch für diese Dinge empfänglich und hat hier den gottesfürchtigen Greis und alles vergessen.